Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, dann mache ich das zur Sicherheit noch dazu. Jo, dann nehmt ihr auf und dann starte ich mal los mit der Sitzung. Hallo, hallo, hallo, alle zusammen, seid gegrüßt zur Sitzung des Landesvorstands. Genau. Und zwar Anwesende sind Carsten, Daniel, Maya, also ich, die Sasa und die Steffi. Und der Paki kommt etwas später. Und der Christian und der Jens sind beide entschuldigt. Damit sind wir beschlussfähig. Genau. Und zwar haben wir das Protokoll von letzter Woche. Habt ihr das alle gelesen? Letzte Woche? Vorletzte Woche. Letzte Sitzung. Sagen wir letzte Sitzung. Jupp. Yay. Also gut, wir lassen das abstimmen. Carsten. Jupp. Daniel. Mhm. Ich bin auch dafür. Sasa. Jupp. Steffi. Steffi sagt dafür. Vielleicht was, Vin. Ah, dafür. Okay, schön. Juhu. Ja, die Berichte, die Tätigkeitsberichte. Möchtet ihr dazu etwas sagen? Daniel zum Beispiel. Was soll ich schon erzählen? Ach. Weiß ich nicht, das, was du da reinschreiben würdest. Ich kopiere ihn eh gleich rein, ich kann mal kurz überfliegen, schreib den einfach zusammen. So viel für die Aufnahme. Ja, ich hatte wieder mal eine Verhandlung vom Landesschiedsgericht, ich glaube, die war noch vor der Sitzung. War ganz spannend und toll. Dann habe ich mehrere Schreiben ans Landesschiedsgericht geschrieben und ans Bundesschiedsgericht mehrere komische Schreiben empfangen und mich mit mehreren komischen Schreiben rumgeärgert. Also ich mache weiterhin das Übliche und ärgere mich mit Ordnungsmaßnahmen und PHVs rum im Wesentlichen. Und das macht total viel Spaß. Danke. Ja, dann nebenbei noch ein bisschen. Ach, das ist ein üblicher Verwaltungskram. Nichts, was man erwähnen können müsste. So, Ende. Yay. Genau. Steffi? Ich war auf dem LPT und ansonsten mache ich nur Rechenschaftsberichte und sonst nichts. Jupp. Schön. Passen. Jo, auf dem LPT war ich auch noch. Und ansonsten sind wir gerade dabei, die Prozesse in der Verwaltung zu automatisieren. Das heißt, wir bauen verschiedenste Dinge ein. Der größte Batzen ist das automatische Austreten per Knopfdruck. Und setzen wir jetzt um mit Benachrichtigung aller Gliederungen per Mail, können sie ausstellen, bis hin zu Eingriff in den RT. Eingriff heißt, wir haben die API eingebaut bei uns, können halt Tickets direkt erstellen, versenden, kommentieren. Und versuchen jetzt auf dem Wege der Claudia diesen ganzen Prozess so ein bisschen vom Hals zu schaffen und auch den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, das vollautomatisiert zu tun und den Kreisen und was wir noch alles haben, so ein bisschen auch eine Info zu geben, wenn da sich was bewegt. Das heißt, so ein bisschen zu sagen, hey, pass auf, Mitglied XY ist ausgetreten und wir geben auch die Möglichkeit, dann noch einen Grund anzugeben für das Mitglied, was austreten möchte. Wenn man auch so ein bisschen Feedback bekommt, was da los ist, was vielleicht im Argen lag, damit man das so ein bisschen besser machen kann. Mit dem Udo habe ich auch schon gesprochen über das Thema automatischer Austritt, also Clicking und dann Austreten. Rechtlich ist das nicht bedenklich, weil wir dem Mitglied da noch so ein bisschen die Hürde wegnehmen, erleichtern. Und wir wahren im gewissen Sinne auch die Textform und lassen uns das auch nochmal bestätigen. Also da sind so einige Sachen drin, dass es nicht einfach mal so passiert, aber doch sehr leicht ist am Ende. Das ist so das, was ich in den letzten 2 Wochen hauptsächlich gemacht habe. Sehr schön, vielen Dank. Ja, ich habe immer so lustige Tickets im Tracker gesehen, so Testtickets. Ja, genau. Ich bin schon 17.000 Mal ausgetreten mittlerweile, testweise, ich weiß. Sehr schön, aber das freut mich sehr. Jo, ich habe Austritt. Ja, nein, ich habe mich sehr gefreut, dass da Dinge getan werden und passieren. Genau, ja, ich habe auch ganz viel Tickets. Also bitte, ich habe ganz viel Tickets bearbeitet im Tracker, das Übliche. Auf dem LPT habe ich mich mit den Yuppies vernetzt, habe mich da zusammengesetzt und genau, die werden ja dann an mich herantreten, wenn sie zum Beispiel Sachen haben, die wir als Landesvorstand für sie tun können, wenn sie irgendwas haben, was in der Sitzung gesagt werden soll oder so. Lass mich überlegen, was war denn noch? Genau, und am Sonntag war auch noch ein Treffen der Campis, also der Hochschulpiraten im Mumble. Die wollen jetzt einen Dachverband gründen und da war ich mal da, weil ich eingeladen wurde, weil ich wurde als Ansprechpartner der Yuppies gleich von denen mitgekapert. Ansonsten, Jo, ich habe das übliche getan, Anfragen bearbeitet, Tickets und so weiter, jede Menge Kram. Genau, Sasa. Ja, halt allgemeines Pressegedöns, Anfragen beantworten, Pressemitteilung schreiben und so ein Krams. Dann haben wir die Ausschreibung für den Pressesprecher herausgeschickt. Da sind jetzt die ersten Bewerbungen auch eingegangen. Da ist ja da nochmal an alle die Info, Bewerbungsschluss ist der 3.11. Also solltet ihr noch Lust darauf haben, den Hut aufzukriegen für den Pressesprecher beziehungsweise für den stellvertretenden Pressesprecher, bis zum 3.11. nehmen wir noch Bewerbungen entgegen. Da sind wir gerade dabei, die zu sichten, die bereits eingegangen sind. Dann waren die Vorbereitungen für die Pressebetreuung des LPTs, für das Presseteam, dann der Landesparteitag selber mit der Pressebetreuung vor Ort. Dann habe ich der Steffi ein bisschen geholfen, war einen Tag in Krefeld, im Keller eingeschanzt. ein bisschen Ticketbearbeitung, war auf dem Stammtisch in Münster. Dann stehen jetzt die Vorbereitungen an für die Wir müssen reden 2013 am Sonntag, so rum. Dann war ich am Samstag auf dem Landesparteitag in Niedersachsen, habe da mal so ein bisschen mit den Leuten gequatscht, mir angeguckt, was da so Niedersachsen los ist, wie da so der Stand der Dinge ist. Dann habe ich noch einen LAFO-Podcast gemacht zur Ausschreibung des Pressesprechers auch und so ein paar Dinge. Ich weiß gar nicht, der müsste hoffentlich bald jetzt auch mal online gehen noch. Und sonst diverse Mails und Telefonate, so das Übliche halt eben. Und da habe ich gesehen, der Paki ist reingekommen. Möchtest du auch noch was sagen, was du so gemacht hast diese Woche und letzte Woche? Ich trage meinen Tätigkeitsbericht gleich nach. Ich brauche noch einen Moment. Jo, super, dankeschön. Genau. Die Statistik könnt ihr nachlesen im Protokoll. Ja, bei den Mitgliedern sieht man, da war wieder ein bisschen Schwund. 5.914 sind wir jetzt. Weniger. Passiert. Also es sinkt tatsächlich. Das muss man ja sagen, die Tendenz ist im Moment negativ. Also da kriegen wir tatsächlich mehr Austritte als Eintritte. Ja, genau. Das ist ein bisschen schade, aber ja, schauen wir mal, was passiert, je nachdem, wie sich das Jahr entwickelt und so weiter. Ist nicht schade. Es ist einfach so, dass einige machen Zahlungsänderungswesen wohl. Und das ist ganz normal. Sobald die Änderung kommt, du musst dann noch zahlen, gehen die Leute dann einfach. Jo, ist ja vielleicht dann auch so ein bisschen, ja, Datenbereinigung letztendlich. Dennoch, ja, Tendenz ist leider falsch. Genau, und dann haben wir hier Anträge an den Landesvorstand. Da fangen wir nämlich jetzt mit an. Und da haben wir den ersten, der stammt vom Stopphocker? Ich weiß es immer nicht. Das ist das Ticket 91606, Comicverkauf auf dem LPT. Und ich habe gesehen, er ist da. Hallo. Hallo. Hi, erzähl doch mal. Ja, ich habe also ursprünglich vorgehabt, ich hatte einen Antrag an Jobcenter gestellt auf Darlehen und Zuschuss. Und die haben das aber glatt abgelehnt. Und ich hatte so einen ersten Unternehmensberater, aber der hat mir nur Honig ums Maul geschmiert und das alles hat nur Geld kassiert und ansonsten. Ich hatte dann einen zweiten und der hat mir dann die Wahrheit gesagt und hat gesagt, ich würde das jetzt nicht als Vollzeitbeschäftigung jetzt aufziehen mit Onlinehandel und diesem ganzen, also als Vollerwerb. Und ich würde es erstmal probieren auf Veranstaltungen von, die halt zu diesen Comics passen, die ich da reingeschrieben habe. Und dann mal sehen, wie das ankommt. Und da wollte ich dann hier den Antrag stellen. Nur für LPTs. Kannst du erstmal kurz erzählen, worum es überhaupt geht, auch für die Aufzeichnung? Ja, also ich, soll ich euch die Comics da noch nennen? Was du da vorhast, also was das ist und was das für Comics sind und wofür. Also üblicherweise kennt man ja die Superhelden-Comics und diesen ganzen Sachen. Das sind Comics, die sich in politischer oder oder gesellschaftlicher beziehungsweise literarischer Art, die solche Sachen zum Inhalt haben. Und Ja, ich habe ein paar Links reingestellt von ein paar Sachen, die ich da verkaufen könnte. Also das ist jetzt nur so eine Auswahl. Ich habe natürlich jetzt nicht das große Geld dafür, jetzt einen riesigen Stand zu machen. Also im Grunde wird mir ein Tisch und ein Stuhl reichen und wo ich die Sachen dann verkaufe. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Also fragt mich einfach. Jo, erstmal vielen Dank fürs Vorstellen. Der nächste LPT ist natürlich jetzt erst wieder nächstes Jahr. Also du würdest das dann erst anfangen wollen, also als langfristiges Projekt? Oder hast du da vorher schon vor, dann das zu testen auf einer Veranstaltung? Ja, ich würde natürlich, wenn jetzt bei mir in der Nähe BPTs sind, dann würde ich natürlich auch da gerne. Also zum Beispiel im Januar in Bochum. Das ist ja direkt hier in meiner Stadt. Aber ansonsten werde ich erstmal versuchen, jetzt auf LPTs und wenn es gelingt, auf Veranstaltungen von zum Beispiel VHS-Veranstaltungen oder so. Da ist ja auch so entsprechendes Publikum anwesend. Ich hab den Sinn jetzt nicht verstanden, warum. Ich verstehe es nicht. Ja, geht mir ganz ähnlich. Also ich weiß auch nicht so genau, was, also wir sind ja jetzt, das ist ja kein Markt oder so, das sind ja Parteitage. Ja, das ist wie als wenn der P-Shop kommen würde und da was verkaufen wollen würde. Ja, wie gesagt, ich habe ja in die E-Mail reingeschrieben, wenn das hier nicht angenommen wird, dann orientiere ich mich halt anderswo. Aber kannst du denn begründen, was, also wofür wir das brauchen? Warum sollten wir das machen? Ja, es gibt ja durchaus Comics, die auch, also von Guy Delisle zum Beispiel, die Politisches zum Inhalt haben. Also die zum Beispiel Aufzeichnung aus Jerusalem. Also die natürlich in unterhaltender Art und Weise, aber trotzdem auch Politisches zum Inhalt haben. Und wenn man, also jetzt Comics haben ja mehr mit dem Auge zu tun, das in bildlicher Art sieht, kriegt man einen ganz anderen Eindruck, als wenn man das jetzt als reinen Text sich anguckt, in Romanform oder so. Ja, also absolut nichts gegen irgendwie die Comics oder das, was du da vorhast. Ich meine, du hast ja da auch andere Möglichkeiten, die Dinger zu verkaufen. Aber ich persönlich sehe jetzt einen Parteitag oder auch Parteiveranstaltungen nicht als, sind keine Verkaufsveranstaltungen. Also, Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Also, weil dann müssten wir allen anderen, die auch irgendwas verkaufen wollen, auch stattgeben. Was den BPT angeht, da musst du natürlich beim Bund nachfragen, beziehungsweise bei den BPT-Organisatoren. Da haben wir jetzt im Land natürlich nichts mit zu tun. Und auf BPTs waren ja zum Beispiel so Klamottenshops auch bisher, glaube ich, schon mal zulassen. Also da konnte man zumindest sowas kaufen. Aber jetzt auf LPTs nicht. Also Bottrop zum Beispiel, da war das, glaube ich, so, dass der Heimbetreiber es gar nicht wollte. Ich meine, irgendwas war da auch. Aber ich sehe es eher als nein. Also ich sehe da wirklich keinen Sinn drin. Sollen wir den abstimmen? Ja. Wenn Steffi nicht noch was sagen wollte? Nö, nur das mit dem Abstimmen. Okay. Dann stimmen wir ab. Carsten? Nein. Daniel? Dagegen. Ja, ich bin eigentlich auch dagegen, ja. Paki? Dagegen. Sasa? Sorry, nein. Steffi? Ebenfalls dagegen. Ja, damit ist der Antrag abgelehnt. Ja, wie gesagt, tut mir leid, aber aus Gründen ist das schwierig. Genau. Gut, dann machen wir weiter mit einem Finanzantrag. Und zwar das Ticket 91787, Finanzantrag Krähennest, gestellt vom Bernd Worm. Ist der da oder einer der Unterstützer, die da wären? Die Vaku, die Britta und der Extra-Tobi. Mag uns einer erklären, etwas zu diesem Antrag erklären? Finanzantrag Krähennest, hallo. Yay, die Nanunana, Hallöchen. Hi. Ich habe den Antragstext gar nicht mehr so genau im Kopf, muss ich gerade gestehen, weil das schon eine Zeit her ist, dass wir darüber gesprochen hatten. Es geht letztendlich eigentlich nur darum, dass wieder ein paar Veranstaltungen vor uns stehen und wir da wieder ein Budget zur Verfügung stehen haben, wie wir es ja vor dem Wahlkampf oder im Wahlkampf auch hatten. Nö, in dem Antrag steht was anderes. Okay, ich dachte, das wäre jetzt der Budgetantrag. Worum geht's dann? Nee, da geht's um diese Facebook und... Okay, hoffentlich kriege ich das jetzt erklärt. Also es geht darum, dass wir gerne einen Budgetantrag haben wollen, womit wir testen können. Man kann ja bei Facebook über Geld kann man sich ja, wie sagt man das jetzt? So Anträge, Einträge hervorheben, bezahlt. Ja, ganz genau. Und das soll ein Testversuch sein, einfach mal zu sehen, wie wirksam das ist, wie effektiv das ist. Und deswegen wollten wir da gerne dieses Budget dafür haben. Also ich lese einfach mal so der Form halber den Antrag einmal vor, auch für die Aufzeichnung. Und dann kannst du ja nochmal kurz ergänzen, wenn dann noch Fragen auftreten. Also der Antrag lautet, wir beantragen die Einrichtung eines offiziellen und unbefristeten Budgetpostens für das Krähennest. Das Budget soll mit 0 Euro eingerichtet werden und vorerst dem Eingang für Spenden an das Krähennest dienen. Unabhängig hiervon sollen die Reisekosten wie bisher über separate Anträge gehandhabt werden. Das Krähennest möchte in den nächsten Wochen mit den Werbemöglichkeiten von Facebook und YouTube experimentieren. Hierfür stehen Spenden bereit, die auf dieses Budget laufen sollen. Über unsere Erfahrung werden wir der AGÖA, dem Presseteam und dem Vorstand berichten. Bei positiven Erfahrungen soll das Ganze weitergeführt werden und über Spenden in das Budget bestritten werden. Weiterhin können über das Budget auch Spenden für die Beschaffung von Material etc. abgewickelt werden. Also es geht nur darum, dass ein Budgetposten dann da ist, der jetzt eben null ist, weil halt eben Spendenzusagen schon da sind, und es geht nur darum, dass halt eben formal halt eben ein Budgettopf vorhanden ist. Also wenn wir das jetzt so beschließen, dann ist dieser Budgettopf für diese Dinge da auch gedacht, die damit jetzt gemacht werden wollen. Ja, ja, das ist schon klar, aber von unserer Seite sind das halt eben 0 Euro. Ja. Sicher, weil das ist auf keine bestimmte Zeit und kein bestimmter Betrag ist das, ne? Doch, also es steht ja ganz klar drin, dass es geht hier um ein Budget, das Budget ist mit 0 und es wird ausschließlich aus Spenden bestritten. Das steht ja drin. Okay, ein Null-Budget brauche ich nicht beschließen. Also wenn Spenden reinkommen, zweckgebunden, kann man sie nur dafür verwenden. Dann sind sie dafür. Dann ist es doch schon quasi das Budget. Da brauchen wir doch keinen Topf aufmachen. Ja, das verstehe ich gerade auch nämlich nicht so ganz. Ja, ich denke, es geht sich einfach darum, das Ganze in den Vorstand zu tragen. Das Ganze muss ja auch abgewickelt und es muss jemand benannt werden, der sich damit drum kümmert. Das Schatzmeisterteam muss sich damit befassen und ja. Und man spricht gleichzeitig darüber, dass das Krähennest halt Werbemöglichkeiten auf Facebook und YouTube machen möchte. Gut, dann machen wir die Diskussion auf, ob wir Facebook Geld geben oder nicht, weil ich habe schon links gelesen. Weil das ist dann die andere Frage. Die Diskussion hatten wir auch schon mal, diese Werbeanzeigen zu schalten. Da habe ich gehört halt, dass man damit nur 10% überhaupt erreicht, weil Facebook das noch vorselektiert. Aber die Frage ist halt, wollen wir Facebook dafür Geld geben? Das wäre so die erste Frage, die wir klären müssten, für uns. Also der Uwe aus der AGÖA schreibt, unbedingt testen. Vielleicht möchte er dazu auch was sagen. Ich fände es gut als Mitglied der AGÖA. Also ich bin sehr erkältet. Ich hoffe, man kann mich trotzdem verstehen. Perfekt. Ich sehe den Antrag jetzt eben das erste Mal. Ich habe den nicht mitgestellt. War aber selbst bei einer Vorstellung mal von Facebook, die das in dem Fall da zwar der FDP vorgestellt haben, das war hier in Düsseldorf, und da war die Facebook-Chefin aus Europa da, und das war natürlich schon eine Werbeveranstaltung so gesehen. Die haben wir auch einiges erzählt sonst so über Social Media, Social Web, und ich finde, man sollte sowas unbedingt mal testen, damit wir da überhaupt mal Erfahrungszahlen haben, mit denen wir auch im Vorfeld von den Wahlen spielen können, weil diese wahllose Aufhängerei von Plastikplakaten irgendwo in der Gegend geht mir persönlich sehr auf den Nerv, und ich finde, wir sollten da durchaus die Tests machen und mal gucken, was man damit Erfahrung machen kann. Das muss man aber nicht nur auf Facebook begrenzen, das kann man sicher auch dann mal in anderen Bereichen des World Wide Webs machen. Aber ich weiß, dass Facebook da spezielle Sachen anbietet, gerade für die Politik. Vielleicht sollte man da auch speziell diese Leute dann ansprechen. Ich kann da auch nochmal raussuchen, wie die Frau hieß dort. Aber wenn es da Leute gibt, die sagen, wir spenden dafür, um mal so einen Test zu machen, dann fände ich es falsch, das zu verbieten. Beziehungsweise umgekehrt, wir sollten es unbedingt probieren. Ich würde tatsächlich nur die Kohle nehmen, weil es Spenden sind. Ja, Facebook ist mir dabei völlig egal. Der Zweck ist sogar noch, ich finde ihn nicht so super. Aber ich würde es halt nur machen, weil das zweckgebundene Spenden sind, die wir dann über die Partei halt laufen lassen können. Kein anderer Grund. Also ich bin da so immer so ein bisschen zwiegespalten. Also aus Sicht der Öffentlichkeitsarbeit sollten wir das bin ich auch der Meinung, dass wir das testen sollten. Weil ja, Facebook ist böse, das ist halt dann so der Zwiespalt, ne, weil der stehen wir ja schon sehr kritisch gegenüber. Aber auf der anderen Seite ist es einfach so, dass du damit halt einfach du hast einfach eine größere Reichweite, weil so sehen es halt eben nur immer die Leute, die bereits auf Gefällt mir geklickt haben. Und es ist halt einfach so, dass die meisten Leute auf Facebook oder auf anderen sozialen Netzwerken unterwegs sind. Es ist halt, ja, es sind Spenden. Also aus Sicht der Öffentlichkeitsarbeit würde ich es auf jeden Fall auch testen, weil es Sinn macht. Dann stelle ich eine ergänzende Frage. Was machen wir denn, wenn wir feststellen, dass wir durch diese Werbeaktion so viele Leute erreichen? Fangen wir dann an, richtig Geld da reinzupumpen? Dann über die Brücke gehen, wenn man dann davor steht und es weiß oder nicht weiß. Also sprich, dann entscheiden. Kann man jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, dafür müssen wir erstmal wissen, dann wie es läuft. Nein. Ich habe ganz konkret gesagt, was ist, wenn wir feststellen, dass das richtig Traffic, was auch immer, User bringt. Das kann man hypothetisch annehmen. Wie wäre dann eure Entscheidung? Würdet ihr dann richtig Geld da reinpumpen, wenn ihr seht, dass das rennt? Also ich sehe das sehr, sehr, sehr kritisch. Klar ist das verlockend, wenn Leute von außerhalb kommen und sagen, ich will da gerne Geld spenden. Wir haben auch schon Angebote gehabt, wie du ja weißt, Carsten, von der Firma, die uns ehrenamtlich zur Seite stehen würden, auch was den Ausbau von unserer Facebook-Präsenz geht. Nur gerade in den jetzigen Zeiten bei einer politischen Diskussion, wo das Verhalten von Facebook, Google und so weiter nicht gerade positiv ist und auch unter den Piraten schon alleine kritisch gesehen wird, dass wir überhaupt Facebook-Auftritte haben, halte ich das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt für das falsche politische Signal. Wir können das gerne testen, wenn es da Verbesserungen im Datenschutz gibt und wenn auf europäischer Ebene die Datenschutzrichtlinien durchkommen und Facebook gezwungen ist, was zu machen. Aber ich finde, Unternehmen, die mit unseren Daten umgehen, als wäre es irgendwie, als wären es ihre Daten, halte ich für einen Fehler. Auch wenn ich selber in der Firma arbeite, die damit ihr Geld verdient und wenn ich selber auch damit schon Kunden versorgt habe auf deren Wunsch, das hat aber nichts mit einer politischen Partei zu tun. Das hat was mit Kundenfreundlichkeit und mit Produkten und mit Marketing zu tun. Und für uns wäre, glaube ich, das sinnvollere Marketing, auf so eine Finanzierung zu verzichten. Ich würde lieber dann Geld in Online-Werbung gezielt in den Online-Zeitungen investieren, die wir damit auch unterstützen, also sprich Netzpolitik.org oder heise.de oder so, dass wir da halt Banner schalten und gucken, wie da der Rücklauf ist. Das kann man messen und wir haben direkt eine Steuerung dessen, also wir können direkt steuern, dass die Leute auf unsere Inhalte kommen und haben dazu noch Statistiken, die wir direkt und unverfälscht abfragen können. Weil das Ding ist bei Facebook, wenn du in diese Promoted Posts Geld reinsteckst, dann werden die zwar häufiger verbreitet, aber du kannst nicht steuern, an wen, an welche Zielgruppe. Das ist eine ziemlich fricklige und ziemlich komplizierte Angelegenheit. Und ich denke, wenn wir unsere Zielgruppe direkt über Heise und sonst was ansprechen, bringt uns das ansonsten auch eher positive Resonanz bei den Piraten. Ja, und hier wurde gerade auch noch geschrieben in dem Baum, dass die Bayern das bereits getestet haben. Da könnte man ja auch mal anfragen, wie das da so generell gelaufen ist. Aber ja, Paki, du hast da völlig recht. Also gerade was das politische Signal angeht, ist das natürlich ja ziemlich mies. Ja, rein aus Öffentlichkeitssicht wäre es sinnvoll, aber wie gesagt, aus politischer Sicht eher nicht. Genau, wir haben da noch Wortmeldungen im Sprechenraum. Da ist der Schreibreform und die Solzken. Wer von euch war eher da? Und die Vaku ist auch da. Ja, die Vaku auch. Entschuldigung. Ich glaube, Vaku war als erstes. Vaku. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon beim anderen Thema. Nur am Anfang, als es darum ging, was das für eine komische Form ist mit dem Nuller-Budget-Antrag. Ich meinte, dass der Bernd das entweder mit dir, Steffi, aber mit irgendjemandem auch besprochen hat, dass man das so machen könnte. Ich wüsste es jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob er grundsätzlich mit mir irgendwann mal über eine Möglichkeit gesprochen hat. Kann ich jetzt gar nicht im Detail zu sagen, aber es ist vom Prinzip her ist es ja möglich. Wir diskutieren ja jetzt gerade, über die Sinnhaftigkeit zum Thema Facebook. Aber grundsätzlich ist das möglich, dass wir sagen 0 Euro und dann gehen halt spendenbezogen, zweckbezogene Spenden ein. Grundsätzlich machbar. Also was ich für eine super Idee halte, ist überhaupt Spenden einzufragen, die da gezielt zu einzelnen Werbeplattformen eingereicht werden. Das halte ich für eine gute Idee. Aber Facebook nicht. Tut mir leid, da bin ich dagegen. Ja, also ich würde sagen, ach nee, wir haben ja noch Redebeiträge, sonst würde ich das danach genau. Dann gerne abstimmen. Strafreform Solzken, wer will als erstes von euch? Sonneken, du darfst. Danke, dann mache ich. Es ist schon alles gesagt, aber nicht von jedem. Ich möchte an der Stelle ernsthaft, ich finde, es ist überhaupt nicht der Diskussion wert und ich möchte sehr das, was Paki gesagt hat, unterstreichen, weil ich nicht sehe, dass wir hier öffentlich und lautstark Engagement gegen die NSA und Co. Zu Recht zeigen und dann auf der anderen Seite irgendwie Unternehmen, die da definitiv mit in diesem ganzen Konglomerat mit zu verorten sind, dann gleichzeitig mit irgendwelchen finanziellen Maßnahmen unterstützen, drauf geschissen irgendwie, was das jetzt für eine Reichweite hat. Also mal ehrlich, das ist, hat ein bisschen, das klang ja auch an, mit der politischen Glaubwürdigkeit zu tun und ich würde dringend davon abraten oder zumindest den Antrag bitte schieben und da auf jeden Fall nochmal eine Woche Bedenkzeit und vielleicht auch nochmal Diskussionen an sich dann unter den Mitgliedern anberaumen, wenn das in Rede bleiben sollte. Vielen Dank. Schreibreform. Ja, ich mache das gewohnt diplomatisch. Auf die Freiheit statt Angst gehen mit Datenkraken, gegen Akte auf die Straße gehen und sich über die NSA aufregen, über Sammelwut aufregen und dann in Facebook investieren. Entschuldigung, aber jeder, der auch nur auf die Idee kommt, ich finde diese Idee schon total bescheuert. Unglaubwürdiger kann man sie einfach nicht mehr machen. Macht das bitte jetzt und lehnt das Ding bitte ab. Ja, danke. Genau. Sind ja. Auch dringende Wortbeiträge, ansonsten können wir auch jetzt abstimmen. Warte kurz, Uwe, wolltest du dazu noch was sagen, weil du schriebst gerade, das ist naiv, ja. Sorry, ich bin noch hier drin. Ich halte es für sehr naiv und sehr, ja, auf einer gewissen Weise absurd, aber das ist einfach zu lang, das Thema. Man muss dann vielleicht wirklich nochmal an anderen Stellen darüber diskutieren. Ich glaube, nur für diesen Antrag jetzt macht es keinen Sinn, die komplette Facebook-Diskussion nochmal auszupacken. Ja, kann man den Antrag nicht irgendwie ausklammern? Also, dass man diesen Part rausnimmt mit sozialen Medien und eben grundsätzlich die Möglichkeit zulässt, dass wir Spenden annehmen, zweckgebunden, sich für Werbung einsetzen. Dafür brauchen wir keinen Antrag. Ja. Genau, dann stimmen wir den. Dann rufe ich jetzt vor, bevor wir abstimmen, rufe ich alle dazu auf, Spenden, also zu spenden, und zwar zweckgebunden für Werbung. Bitte spendet. Danke. Dankeschön. Dann stimmen wir ab. Und zwar Carsten. Dagegen. Daniel. Dagegen. Ich bin auch dagegen. Paki. In der Form dagegen. Sasa. Dagegen. Steffi. Absolut dagegen. Dann ist der Antrag in dieser Form abgelehnt, aber wir stehen Werbung nicht grundsätzlich negativ gegenüber, nur bei Facebook und so finden wir das doof. Genau, also nichts gegen die Antragsteller. Dann machen wir weiter. Eine Sekunde, das würde ich aber vorher auch gerne klären, aber... Ja, was, wie, wo, wann? Ja, also wie gesagt... Wir bringen ja jetzt nichts, wenn wir zweckgebunden jetzt irgendwie die Spendenaufläufe bei uns haben und wissen trotzdem nicht, was wir damit konkret machen. Ja, aber das ist eine Sache, die sollten wir in die AGÖA geben. Die sollte da besprochen werden, welche Art von Online-Kampagnen, Anzeigenschaltung woanders dann gemacht werden kann. Ich glaube, das ist jetzt keine Diskussion, die wir jetzt hier beginnen sollten. Ja, das. Und es steht ein neuer Pressesprecher, Stellvertreter quasi vor der Tür in den nächsten Wochen. Und ich finde, das sollten wir dann auch mit dem besprechen und das so lange dann auch noch warten, bis wir da irgendwelche Entscheidungen treffen. Ja. Genau, danke schön. Dann, wie gesagt, da gibt es bestimmt noch viel Diskussionsbedarf und viel Diskussionsmöglichkeiten und Möglichkeiten. Genau, wir machen weiter mit den Umlaufbeschlüssen seit der letzten LAV-Vorsitzung. Da haben wir den Umlauf, Entschuldigung, 91-63-4 Pressemappen. Huch, Moment, es springt mir. Das Pad springt. Pressemappen LPT, der Antragsteller ist der Paki. Der hat 100 Euro für die Bindung von Pressemappen ein Budget beantragt und der wurde angenommen. Nee, waren 30, Alex. Nee, genau, wir haben 30 dann gemacht. Genau, dann haben wir das Ticket 91609, Wahlkampfbudget 2014 für den VKV Rhein-Kreis Neuss. Die haben sich ein Budget von 800 € bereitstellen lassen aus ihrem VKV-Budget, um damit dann zweckgebunden den Wahlkampf für die Kommunalwahl und das Europäische Parlament zu bestreiten. Den Antrag haben wir auch angenommen. Genau, dann haben wir das Ticket 91972, Aufnahme neuer Mitglieder. Da wurden neue Mitglieder aufgenommen von uns. Da steht jetzt gar nicht drin, wie viele es waren. Und die Namen wurden natürlich entfernt, aber es wurden Mitglieder aufgenommen. Es waren, wenn es das von heute war, eine Handvoll, aber wir nehmen... Nee, da kommt auch was. Okay, weil wir nehmen sehr regelmäßig jetzt wieder auf. Genau, also die Tendenz der Mitglieder, also es gibt viele Austritte, aber es gibt auch Eintritte, genau. Dann haben wir Ticket 92002, Mumble-Admin-Beauftragung. Antragsteller war der X-Pack, der wollte den Pac-Man aus der AG Technik als Mumble-Admin nachbeantragen. Genau, wie war das? Oder sie wollten die Admins wieder selbst beauftragen und... da haben wir gesagt, wir sind dagegen, dass die AG Technik selber Menschen beauftragt und wir sind dafür, den Pac-Man zu beauftragen, wenn ich das jetzt mal richtig wiedergegeben habe. Ich glaube, ja. Hast du. Ja. Das nächste war ein VKV. Ja, was denn darf? Kannst du das nachher danach stellen, bitte, die Frage, wenn ich die einmal durchgesprochen habe, die Anträge? Das wäre toll. Dann machen wir das danach. Ja, supi, danke. Hatten wir die letzten paar Male auch gemacht. Genau. Antrag 91894, Erstattung Wahlkampfkosten VKV Mettmann. Da wurden ja Wahlkampfmaterialien erstattet. Außerdem hatten wir das Ticket 92177, Beauftragung Bürgerbegehren Nichtraucherschutzgesetz für Andreas Rode. Dem haben wir beauftragt, den Landesverband. Da ist noch der falsche Text drin. Ja. Der war stimmt, nur bis Ende des richtig. Jahres. Warum ist das? Okay, das ist wahrscheinlich. Weil das weiter unten, weil du das weiter unten in dem den Ticket Text nachher kam, ist. Ja. Genau. Kannst du das noch ändern, Claudia? Kannst du mal kurz ins Ticket gucken? Weil wir haben das so nicht beschlossen. Wir haben das nur bis Ende des Jahres. Genau. Wir haben beschlossen, dass wir den Andi NRW bis Ende des Jahres beauftragen und ihm dazu Reisekosten von bis zu 200 € monatlich erstatten. Hier steht jetzt noch drin für 6 Monate. Wir haben es aber nur bis zum Ende des Jahres gemacht, erstmal, um dann zu schauen, wie das Ganze so läuft. Und um nicht so lange Gelder zu binden, erstmal. Genau. Dann hatten wir einen Finanzantrag. Was denn? Kurze Zwischenfrage, ich habe jetzt ja, auch Entschuldigung, ich habe gerade auch den Fulleren nach unten verwiesen. Auf nach, wenn ich die, bitte. Klären wir nachher, Andi. Ja, ich möchte die einmal eben durch und dann können wir darüber sprechen, da Fragen stellen, ja? Genau. Und dann Ticket 92423, Finanzantrag für externe Buchhaltung um Aufarbeitung Rückstand. Da war die Steffi, der Antragsteller. Sie hatte ein Budget von 800 € für die Aufarbeitung der Eingangsrechnung aus 2013 beantragt. Und da das soll an ein externes Buchhaltungsbüro vergeben werden. Den haben wir auch angenommen. Wie gesagt, Fragen danach bitte. Dann ein Finanzantrag VKV Solingen, Werbemittel für Aktion Bürgerbeteiligung bei Gewerbegebieten, Ticket 92317. Da wurden ja auch Geldmittel beantragt, um 2 PVC-Plan und 10 Plakate zu drucken. Das haben wir natürlich auch bewilligt. Und heute haben wir auch noch weitere neue Mitglieder aufgenommen. Genau, jetzt sind wir durch. Jetzt können Fragen gestellt werden zu den Umlaufbeschlüssen. Fullerin, du hattest da was. Ich wollte ganz dringend an die Ausschreibung für die Mumble-Moderatoren erinnern. Jo. Da gibt's aber auch noch, also das Problem war, dass der Ali eigentlich ein Konzept erarbeiten wollte. Und dadurch, dass der jetzt aus dem Vorstand ist, habe ich ein bisschen den Anschluss an ihn verloren. Ich frage ihn mal nach, inwieweit er da gekommen ist, aber auf jeden Fall ist das in der Mache. Wer da hier ist und Lust hat, mit mir da weiter dran zu arbeiten, an einem Konzept für die Moderation, also sprich nicht diese Administration, die AG Technik macht, also das reine Verwalten des Mumbles, sondern eben auch gewisse, ja, grobe Verhaltensregeln für Leute, die jetzt hier zur Not hinzugerufen werden, wenn irgendwas moderiert werden soll, würde ich mich freuen, wenn ich da Unterstützung bekäme. Das Problem ist, dass die Situation sich zurzeit dramatisch verschlechtert, weil die beauftragten Administratoren nicht oft genug da sind, um in den Fällen, wo es dann tatsächlich mal nötig ist, auszuhelfen, weil die Moderatoren noch nicht da sind. Das ist einfach im Moment jetzt sehr ungünstig. Ja, deshalb müsstet ihr entweder sozusagen uns erlauben, ein paar mehr Leute tätig werden zu lassen oder die Moderatoren bereitstellen. Aber beides nicht ist ziemlich doof. Das hatten wir eben gesagt, dass wir das nicht machen wollen. Da hat ja auch Timmy und auch der Rest der AG Technik gesagt, dass sie da keinen Bock mehr drauf haben. Insofern muss da eine gewisse Richtlinie her, wo sich die Leute dran lang entlanghangeln können und wo sie dann auch sagen können, pass mal auf, Leute, hier, ihr habt gegen die Regeln irgendwo verstoßen. Und das haben wir hier in einem Team von Leuten zusammengestellt, weil wir wissen, das sind die kritischen Punkte, wo es meistens hakt in der Kommunikation auf Mumble. Und das sind so das ist so der Mumble-Kodex, sag ich mal, an dem man sich halten sollte, wenn man hier gepflegt miteinander redet. Und inhaltlich ist das doch überhaupt, sind wir uns doch einig. Tatsache ist nur, dass wir jetzt seit fast einem halben Jahr nur noch 3 bis 4 Leute mit Administrationsrechten übrig haben, die auch nicht sehr präsent im Mumble sind und die Situation deshalb langsam problematisch wird. Okay, ich schreib's mir auf die To-Do. Hervorragend, das wird also angegangen, hoffentlich. Ansonsten, ich erinnere den Paki dann einfach nächste Woche nochmal dran oder so. Andi. Ja, erstmal danke für euer Vertrauen da, was diese Beauftragung angeht. Ich habe eigentlich nur eine Frage. Ich habe ja jetzt Anfang der Woche schon einen ersten recht ausführlichen Bericht über so eine Chronologie zum Volksbegehren an einige auch im Vorstand geschickt, aber leider von keinem einzigen auch nur die kleine Rückmeldung erhalten. Da wollte ich einfach fragen, ist es angekommen? Also bei mir nicht, aber dann bei den anderen hoffentlich schon. Ja, ich hatte mich jetzt an alle gewendet, die aus irgendeinem Anlass direkt damit zu tun hatten. Doch, ist angekommen. Wir hatten ja auch noch mal kurz telefoniert. Das war hier diese Mail am 28. am Montag. Ja, genau. Zwischenbericht. Ja. Ja, ganz genau. Ich habe da auch nichts gekriegt. Doch, Sasa, du hast an die Piratenpartei Mailadresse, ist sie gegangen. Warum sehe ich die denn nicht? Ja. Nein, ist sie nicht. Die habe ich ganz bewusst jetzt an einen kleineren Kreis geschickt, weil ich eigentlich auch im Moment nach diesem Stand, ich will nur mal kurz anreißen, es läuft nicht alles rund, was das Volksbegehren angeht. Im Gegenteil, da geht einiges richtig schief. Und solange das die entsprechenden Bürgerinitiativen nicht selbst veröffentlichen, wollte ich nicht, dass von uns jetzt irgendeiner hingeht und das irgendwann die große Glocke hängt. Hm? Ja, ist ja völlig okay. Paki? Sasa ist aber trotzdem im CC, ja. Magst du das an den Vorstand schicken, damit wir der Rest, also weil wir haben das ja auch bewilligt jetzt, dass du unser Botschafter wirst, Andi, oder unser Beauftragter, dass wir auch wissen, was da bisher geschah. Das würde mich zumindest interessieren. Also es sei denn, du hast da irgendwas gegen. Nein, gar nicht. Mir ging es also jetzt mit diesem verkleinerten Kreis eigentlich nur darum, alle jetzt sofort auf einen aktuellen Stand zu bringen, die auch in der Vergangenheit damit befasst waren. Ich leite es weiter. Jupp, Sugi, danke. Fakt ist, um das kurz anzureißen, diese Bürgerbegehren bestehen aus unterschiedlichen Gruppierungen, die aufeinander geprallt sind. Andi war da am Wochenende bei einer Veranstaltung und im Moment ist es ein bisschen unklar, in welche Richtung sich das entwickelt, ob sich die eine Gruppe von der anderen abspaltet oder nicht. Und damit wir keine Probleme bekommen hat er jetzt gesagt, er beobachtet das weiter, aber hält sich eher zurück. Und ich habe dann auch schon mit ihm telefoniert und ihm gesagt, dass ich das gut finde, weil es nichts Schlimmeres gibt, als irgendwie zwischen die Fronten zu geraten, wenn sich zwei Gruppen da irgendwie nicht einig sind. Und da wir ja wirklich auch nur mental unterstützen und jetzt nicht in irgendeiner Form da volle Power unsere gesamten Kapazitäten reinstecken, sondern eben hauptsächlich in Form von Reden und Gesprächen da unterstützend tätig sind, finde ich das gut, wenn der Andi das Ganze begleitet, beobachtet und uns da immer mal wieder berichtet. Und wen das wirklich interessiert, der möge Andi ansprechen und er ist mit Sicherheit gerne dazu bereit, noch Auskunft zu erteilen, oder Andi? Ja, natürlich. Vielleicht auch für die Runde eher ganz interessant. Die es zu lesen bekommen, werden es dann ja genau wissen. Dieses ganze Thema, das ist einfach durchsetzt von Problemen und Kontroversen. Und eins, das mit dem ich ja seit 2 Jahren im Grunde ständig zu kämpfen habe, ist immer wieder zu beurteilen, wer steht hinter bestimmten Personen. Und im Moment passieren da ein paar Dinge oder gibt es so Hinweise, die mich vor einigen dieser Teilgruppierungen zurückschrecken lassen. Das sind nämlich da, wo möglicherweise die Tabakindustrie dahinter steht. Und ich will gerade uns als Piraten natürlich auf gar keinen Fall in irgend so eine Lobbyismusfalle reinlaufen lassen. Von daher Volksbegehren unterstützen, ja, aber eben immer eben, ja, das ist schwierig, da immer genau informiert zu sein und alle hinter alle Menschen zu blicken, die dort da in diesem Spiel die Protagonisten sind. Von daher habe ich eben jetzt erstmal empfohlen, trotz Meinungsbild erstmal Füße stillhalten und abwarten, was in dieser Sache bei den eigentlichen Initiativen weiter passiert. Super, danke Andi und danke für deine Mühe. Ja, besteht da die Möglichkeit, ich meine, der Bericht, den hast du ja echt da schön gemacht, dass du das vielleicht auch sonst auf die Wiki-Seite stellst, dann steht es ja allen zur Verfügung. Genau das möchte ich jetzt erstmal nicht tun. Ich nehme einfach an, dass jetzt innerhalb der nächsten 1-2 Wochen die beiden zerstrittenen Seiten dort selbst mit irgendwelchen Veröffentlichungen rüberkommen. Und in dem Moment könnt ihr dann auch meinen Bericht gerne veröffentlichen. Aber ich möchte nicht als Piratenpartei vorgreifen, bevor die untereinander sich geäußert haben. Jo, macht Sinn. Genau. Okay, den kannst du dann ja selber veröffentlichen auf deiner Wiki-Seite. Ja, natürlich, klar. Also ist eigentlich nichts Geheimes dran, das ist jetzt eher nur ein taktisches Abwarten, ne? Ja, ist ja völlig in Ordnung. Aber das fände ich ganz cool, wenn die Berichte dann auf deiner Wiki-Seite zu finden sind. Supi, danke schön. Dann machen wir weiter. Die Solskan war dann als nächstes im Raum und wollte noch was sagen. Danke. Ich würde gern was zu dem, wir kommen ja jetzt, die Umläufe sind ja durch und es wäre sowieso gleich Sonstiges und ich nehme jetzt mal den Abschluss der Umläufe als Grund und Anlass und Zeitpunkt, das hier mal zu staten. Ich finde, dass auffallend viele Finanzanträge in der letzten Zeit oder mittlerweile im Umlauf beschlossen werden. Das erschwert meines Erachtens nach den Mitgliedern den Überblick zu behalten über die Finanzanträge, insbesondere auch, weil halt VKV und LV-Budget durcheinander gewürfelt wird dabei, was halt in der Natur der Sache auch liegt. Insbesondere erschwert es denen, die nur zuhören oder das Pad und das Pad nicht vor Augen haben, oder auch denen, die die Anträge vorher nicht gelesen haben, da den Überblick zu behalten. Und es macht auf mich manchmal den Eindruck, Achtung, subjektiv, Ausrufezeichen, den Eindruck, wie gesagt, dass ihr die Diskussion manchmal ein bisschen vermeiden wollt. Das mag tatsächlich ein falscher Eindruck sein, aber er wird für mich bestätigt durch die Art und Weise, wie die Umläufe auch vorgetragen werden. Also das ist so eine Aufzählung nacheinander, ohne eine Möglichkeit zur Diskussion irgendwie direkt und insbesondere eben auch, was die Finanzanträge so anbelangt. Also es geht mir auf jeden Fall so und ich würde euch bitten, da einfach vielleicht nochmal drüber nachzudenken. Vielleicht sowohl darüber das Thema Finanzanträge im Umlauf als auch das Vortragen dann der Umlaufanträge oder der Umlaufbeschlüsse selber und die Möglichkeit, in der ihr die ihr den Mitgliedern irgendwie geben wollt, da Stellung zu beziehen. Also es hat sich ja eben auch im Laufe der Diskussion gezeigt, dass da Leute auch zwischendurch mal reingehüpft sind. Ich weiß nicht, wer jetzt noch das Bedürfnis vielleicht hatte, da direkt was zu sagen Und im Endeffekt wird es ja dann auch schneller gehen, wenn direkt gestatet wird und nicht nochmal dann erst alle vorgelesen werden. Dann wird wieder eine Diskussion aufgemacht, dann müssen erstmal alle wieder abgeholt werden, um welchen geht es denn jetzt und so. Und die Diskussion, die jetzt hier eben danach entstanden ist mit Andi, die vollkommen in Ordnung ist vom Grunde her. Aber die verwischt natürlich noch mehr dann wieder, okay, was waren da jetzt eben noch für Umläufe und hä, wollte ich da noch eine Frage stellen und der eine oder andere vergisst es vielleicht. Also ich würde euch bitten, diese beiden Punkte, die genannten, einfach nochmal zu überdenken. Schönen Gruß. Ja, Staubsauger oder was es war. Wenn ich da kurz drauf eingehen darf, Solsken, danke, hast du vollkommen recht. Ich gebe aber offen zu, dass das der dem recht anstrengenden Wahlkampf geschuldet ist und wir halt eben auch jetzt diesen 2-Wochen-Rhythmus haben mit der Sprechstunde dazwischen. Ich werde das immer wieder anmahnen oder beziehungsweise die Sachen, die im Umlauf sind, dann wieder rausholen, wenn ich sehe, dass die eher noch diskussionsbedürftig sind. Und ich bitte auch meine Kollegen, da ein bisschen mit drauf zu achten, dass wir wirklich nur die VKV-Anträge oder die Anträge im Umlauf dann beschließen und hier vorlesen, die einfach durchgehen müssen. Ja, also wir sollten ich kann ja von mir so sagen, dass ich den Trecker betreue. Ich kippe grundsätzlich eigentlich nur die VKV-Anträge da rein. Und wenn da andere Finanzanträge sind, die dann von den Kollegen kommen oder in meinen müssten abgestimmt werden, dann sage ich natürlich nichts dagegen, aber eigentlich kippe ich da eigentlich nur die VKV-Anträge rein. Ja, das ist in der Vergangenheit ja auch schon mal vorgekommen, dass dann halt ein Antrag rausgenommen wurde und in die Sitzung gepackt wurde. Wir sollten uns nicht gänzlich die Möglichkeit nehmen, solche Sachen dann auch an Finanzbeschlüsse des Landesvorstandes dann auch im Umlauf, des Landesverbandes auch im Umlauf zu beschließen, weil es immer mal zeitkritische Sachen gibt, die beschlossen werden müssen und dann steht keine Vorstandssitzung an. Also die Option sollten wir weiterhin beibehalten. Aber auch gerade die Anmerkung, die du hattest, dass die Fragen erst dann nachgestellt werden können, nachdem alle Umlaufbeschlüsse vorgelesen wurden, ist echt verständlich, weil wir stecken da natürlich drin, wir haben darüber abgestimmt, wir kennen die Anträge, das sieht bei euch natürlich anders aus, das sollten wir vielleicht wirklich überlegen, dass wir direkt nach den jeweiligen Umlaufbeschlüssen eine Frage dann oder eine Diskussion dann auch zulassen. Ja, also, ja, okay, gut. Ja, genau, noch eine Wortmeldung von dem, oder der Otnik ist hochgesprungen, möchtest du was sagen? Hallo? Nicht. Ja gut, dann... Unter. Ja, Sami? Ja, das war genau das, was mich auch irgendwo irritiert hatte. Ich habe für den VKV ja Anträge gestellt und auch noch einen Finanzantrag, sonst was. Ich habe überhaupt kein Feedback über irgendetwas, was durchgegangen ist, wann wird eigentlich was bezahlt? Wann kriegt man Geld wieder? Und das sind alles so Sachen, die entziehen sich meiner Kenntnis. Da gibt es ja auch nie ein Feedback. Also ich kann mich also hinsetzen und warten, ob irgendwo mal Geld am Konto ist. Sami? Ja, ich habe ein paar Umläufe, das war die Claudia im Urlaub, hatte ich ja für dich reingekippt, den einen zumindest, und da habe ich dir ja zumindest, als er durch war, dann auch geschrieben, dass er durch ist und dass du die Belege bei der Schatzmeisterei einreichen sollst. Die Belege sind alle, ja. Und da war noch einiges andere mehr und ich hätte da ganz gerne mal, und wenn es an mich persönlich ist, ein Feedback. Genau, das muss ja dann die Schatzmeisterei Steffi. Also wenn du die Belege an die Schatzmeisterei geschickt hast, dann sind die bei uns angegangen und da sind momentan natürlich irre viele Dinge, die abgearbeitet werden müssen, aber das wird der Reihe nach durchgehen. Und da möchte ich euch einfach noch ein bisschen um Geduld bitten. Wir sind in den letzten Zügen für den Rechenschaftsbericht und am Rande der Kapazitäten. Die Dinge werden ASAP aufgearbeitet. Die Belege habe ich in einem größeren Umschlag auf dem letzten LPT Claudia gegeben. Und du hast auch eine Bestätigung gekriegt, dass die eingegangen sind. Die müsstest du zumindest gekriegt haben. Dann sind sie gut untergebracht. Dann hat Claudia die eingescannt und führt die dem Prozess zu. Und dann wird das auch für die Zahlung vorbereitet von meinem Team. Dann geht das alles in den nächsten Tagen. Da war übrigens auch eine Mahnung dabei, wollte ich nur nochmal angemerkt haben. Okay, das war's. Jo, super, danke. Viljo? Ja, ich habe eine Frage zu diesem externen Buchhaltungsbüro. Ist da wieder jemand aus dem Vorstand beteiligt? Steffi? Ich würde gerne fragen, was du mit wieder meinst. Es steht externes Buchhaltungsbüro. Nein, es ist niemand aus dem Vorstand damit beauftragt. Ich spreche das absichtlich an, weil du ja damals auch schon so einen Vorstoß gemacht hast und irgendwelche Sachen von deiner eigenen Firma machen lassen wolltest, ja? Ich war mal so verrückt und wollte einen günstigen Kurs anbieten. Nein, dafür habe ich weder Zeit noch die Kapazitäten und es ist ein externes Büro, das das übernommen hat. Okay, danke. Genau. Otnik sagt wieder nichts. Ich glaube, der trollt. Oder der hat irgendwie ein Audioproblem. Kannst du denn schreiben, Otnik? Dann können wir wenigstens sehen, ob was sein Problem ist. Gut. Anscheinend gar nichts. Anscheinend nichts. Ja gut, Solsken. Ja, ich wollte nochmal kurz auf die Reply auch eine Rückmeldung geben. Ich sehe das durchaus mit den zeitkritischen Anträgen manchmal ein, dass ihr die dann auch im Umlauf beschließt, jetzt was die Gelder des LVs dann auch anbelangt. Aber nochmal nachdrücklich die Bitte, insbesondere solche Anträge, die die jetzt nicht unerheblich sind vom Betrage her oder von der Summe, wenn es mal 100 Euro sind, ja, okay, könnt ihr es auch im Umlauf machen, das ist jetzt auch nicht so wild. Aber wie gesagt, wenn das jetzt nicht so eine unerhebliche Summe ist und nicht solche Sachen sind, die jetzt untypisch sind, ich meine, so ein Gebärdendolmetscher kostet auch Geld auf dem LPT und das sind Posten, die fallen immer wieder an, also da wäre ich jetzt auch nicht so böse drum. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ihr verwaltet letzten Endes das Geld des Landesverbandes, insofern auch die Gelder, die im Grunde eigentlich die Mitglieder auch einbringen oder durch ihre Arbeit oder whatever. Ihr wisst, was ich meine. Also da einfach nochmal die Bitte, da wirklich danke, Paki, darauf zu achten, dass ihr die Anträge, die vielleicht dann der Natur sind, wie es vielleicht jetzt eben deutlich geworden ist, einfach öffentlich nochmal auch den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, das mitzudiskutieren. Jupp. Okay. Ja, ich setze mir da mal so ein bisschen den Hut auf als Checker-Betreuung, dass ich dann da mal freundlich nachfrage, ob das dann nicht auch in der nächsten Sitzung besprochen werden kann, wenn es sich um höhere Beträge und oder andere Sachen handelt. Müsst ihr jetzt mit rechnen und leben. Genau. Dann machen wir weiter. Falls jetzt keiner mehr kommt und irgendwelche Fragen stellt, dann kann ich noch mal kurz was zu meinem Tätigkeitsbericht sagen, bevor wir zum sonstigen Teil kommen. Genau, mach das doch. Okay, also ich fange mal mit der Berti an. Also der Vermieter weiß Bescheid, der Mietvertrag läuft weiter. Wir sind von der Kündigung zurückgetreten, das heißt, wir können die Berti weiter nutzen und der Mietvertrag gilt. So, das ist die eine Sache. Dann war der Landesparteitag. Ich habe sehr konstruktive Gespräche mit der Presse geführt. Ihr habt wahrscheinlich den ein oder anderen Artikel gelesen, wo ich mich mal ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt habe und mich ein bisschen auch politisch geäußert habe. Ich hoffe, man sieht mir das nach. Ich war überrascht, dass so wenig Resonanz kommt, wenn da Kritik ist oder wenn da jemand nicht damit einverstanden ist, was ich da gesagt habe, würde ich mich sehr freuen, wenn ich da Resonanz drauf bekomme, auch wenn sie negativ ist. Ich kann damit umgehen. Des Weiteren habe ich mit diversen Leuten aus unterschiedlichen Landesverbänden Vernetzungsgespräche gehabt und auch mit Leuten aus der Fraktion, wie es weitergeht, nachdem Robert Stein aus der Fraktion raus ist. Ich habe mich mit dieser Bürgerinitiative beschäftigt, von der Andi NRW eben schon erzählt hat. Ich habe da auch jemanden von kennengelernt, der hier in Düsseldorf aktiv ist und diesbezüglich halt auch ein paar Telefonate geführt und mit den Leuten geredet. Dann hatte ich den Stammtisch in Düsseldorf, was auch wieder interessant war, weil der KV Düsseldorf im Moment sehr aktiv ist, weil die einen neuen Vorstand haben und da ganz viel passiert gerade. Dann war die Sprechstunde mit den Kreativen, die darum gebeten haben, dass wir mal in die Pötte kommen, zu überlegen, welche Werbemittel und welche Sachen geplant sind für den Kommunal- und Europawahlkampf. Ich habe die jetzt so ein bisschen vertröstet auf diese Tagung in Dresden oder auf die Zeit danach, weil wir vorher nicht viel sagen können. Ne? Wir haben jetzt gerade aktuell keinen Pressesprecher, wir haben noch ein bisschen Sortierungsphase, viele Aufstellungsversammlungen müssen noch kommen, die kommunalpolitischen Themen sind noch nicht festgelegt worden, aber es wurde halt so ein bisschen von Marc und Gaga gesagt, ja, wir wüssten gerne im Vorhinein schon mal, worauf wir uns einstellen können, damit sie zeitlich nicht ganz so überladen werden wie beim Bundestagswahlkampf. Ich habe ihnen da Besserungen versprochen, habe gesagt, dass wir versuchen, aus dem LAFU das zu koordinieren, beziehungsweise auch Leute da zu fragen, die das koordinieren. Das war das eine. Das andere war noch ein bisschen ÖA-Sitzung mit besucht und da ein paar Gespräche geführt. Das war ganz interessant. Dann hatten wir dieses Mumble zur Strukturreform mit dem Polgef-Team, beziehungsweise der jetzt kommenden AG-Strukturreform, soweit ich das mitbekommen habe. Dann konnte ich ein paar Mitglieder dazu gewinnen und habe ein paar Mail-Kontakte, also ein paar Mails hin und her geschickt zu Kontakten in Belgien und Holland, den Niederlanden, für den kommenden Europawahlkampf, um mal zu horchen, was da so geplant ist und wie wir da zukünftig eine Zusammenarbeit planen können. Das waren so meine letzten zwei Wochen und das geht jetzt auch so weiter. Das war's. Vielen Dank, Paki. Dann machen wir weiter mit dem Sonstigen. Moment. Sonstiges, genau, da haben wir Änderung in den Arbeitsabläufen des Vorstands. Ah, das soll bestimmt dann heißen, da gehört dann das Postfach zu, ne? Sie. Wenn ich das jetzt richtig deute. Genau, Ticket 91886 Postfach. Das war ein Antrag oder eine Mail vom X-Pack. Und der hat gesagt, Post soll doch gefälligst immer an das Postfach gehen und nicht zum Beispiel an einzelne Vorstandsmitglieder oder an die Claudia, weil sonst dann auch nichts wegkommt. X-Pack, willst du zufällig da was zu sagen? Vielleicht kann ich stellvertretend für den X-Pack was sagen, aber wenn sag er gerade nicht da ist. Jo, sag was. Ja, diese Postfachsache ist schon irre wichtig und wir hatten darüber nachgedacht, dazu ergänzend auf den LPTs eine verschlossene Box aufzustellen, die tatsächlich an der Akkreditierung steht, wo jedes Mitglied Rechnungen, Reisekostenanträge, Liebesbriefe, Buchrufe, Austrittsgesuche, was auch immer, reinschmeißen kann und dann dort bearbeitet werden. So dass niemand mehr irgendeinem Vorstandsmitglied oder auch bitte nicht der Claudia auf einem LPT hinterherlaufen muss, um Dokumente loszuwerden. Ist für die Mitglieder schön, ist auch für den LAFO schöner. Und es geht vor allen Dingen nichts mehr unter. Ja, das würden wir gerne so tun. Naja, das geht noch ein bisschen weiter. Da ist auch ganz klar die Bitte an die Mitglieder zu respektieren, dass Claudia an diesem Tag privat diese Veranstaltung besucht, auch wenn sie vorne bei der Akkreditierung sitzt, auch wenn sie es vielleicht nicht lassen kann, da ein bisschen was zu helfen, aber sie ist tatsächlich privat da, sie ist nicht im Arbeitsverhältnis da und man kann Claudia nicht ansprechen und mach mal und tu mal und hier und die und das. Das ist eigentlich der Hauptanlass für diesen Antrag dort oder für diesen Text vom X-Pack. Wir müssen einfach respektieren, dass Claudia keine 24/7 Sekretärin des Landesverbandes ist, sondern dass Claudia Rechte hat, auch arbeitsrechtlich Rechte hat und dass sie Freizeit hat. Und deswegen so eine Box. Und das ist auch eine Bitte an die Mitglieder, auch bei den zukünftigen LPTs. Schmeißt es nicht Claudia vor die Füße, sondern dann zur Not einem Vorstandsmitglied noch besser, schickt es ins Postfach, weil es wird dann gestempelt richtig, es wird eingescannt sofort. Der Prozess ist viel, viel einfacher und schneller, als dass Claudia hinterher dann ein, zwei Tage da sitzen, das ganze Zeug auseinanderklamüsern muss. Genau. Und wie gesagt, wenn es geschickt wird, dann kommt nichts weg. Dann kann nichts irgendwo stecken bleiben, bei irgendjemandem liegen bleiben oder so. Weil dann hat es alles seinen geordneten Weg. Das wäre ganz toll. Ja, theoretisch müssen wir da ja jetzt nichts abstimmen, gell? Das können wir als behandelt ansehen. Seht ihr das anders? Ja, wir müssen das leben. Okay. Wir müssen das leben. Also wir als Vorstand müssen da Claudia auch in Schutz nehmen. Und Claudia selber muss auch sagen, nein. Und die Mitglieder müssen Verständnis dafür haben. Und wir sollten es vielleicht auch in irgendeiner Form nochmal veröffentlichen an einer geeigneten Stelle. Ja, vielleicht können wir dazu mal was einfach kurz schreiben über die Info. Und nicht nur Claudia muss das leben und der Vorstand sollte auch keine Dokumente mehr annehmen, egal wo wir hingehen. Eben keine Verträge, Rechnungen etc. annehmen. Einfach bitte darauf verweisen, schickt es übers Postfach. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Es bleibt irgendwo liegen, man vergisst das. Wir haben alle viel zu viel um die Ohren und wenn das direkt ans Postfach geschickt wird, ist dieser Prozess schon 1A, das läuft gut, es wird eingescannt, den Prozessen zugeführt, die Rechnungen werden viel schneller bezahlt, als wenn das irgendwem anders gegeben wird. Genau. Ja, setzt sich einer den Hut auf, was über die Infoliste zu schicken. Ja, ich werde das mit Claudia zusammenschreiben und schicke das dann raus. Super, vielen Dank. Wollen wir dann weiter voranschreiten? Oder müssen wir da jetzt noch behandelt runterschreiben? Ist ja kein Antrag. Genau, okay. Genau, dann haben wir als nächstes Ticket 92426, zufällige zusätzliche Bankvollmacht von der Steffi kommt das. Steffi, sag mal. Ja, so viel Arbeit, dass auch in dem Prozess Entlastung geschaffen werden muss. Und zwar eine zuverlässige und auch abgesichert und mit normaler Vollmacht, nicht diese provisorische Lösung, wie wir das mal mit Carsten abgesprochen haben, dass er einspringt, falls mir der Kopf abfällt, sondern dass ich tatsächlich jemanden habe, der auch mit den Zahlungen mich entlasten kann, der den Prozess versteht, der Sage kennt und der die Budgets kennt, der das Ganze nicht verantworten, sondern einfach die Zahlungen mit veranlassen kann. Nach entsprechender Prüfung durchs Team. Das macht inzwischen ja niemand mehr alleine. Und da ich einfach auch mal eine Woche, zwei gerne nicht Piraten hören und sehen möchte, was man mir an der Stelle auch zugestehen muss, brauche ich da einfach jemanden, der das mal übernehmen kann. Einen Vorschlag habe ich dazu aus meinem Team. Würde ich gerne jemanden benennen, würde die Diskussion gerne aufmachen, Stimmen dazu. Es wurde schon mal angefragt, angeregt, auch von Mitgliederseite, dass das gewünscht war. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich das ein bisschen anders gesehen. Heute begrüße ich das sehr, dass das so ist und dass ich Leute habe, die mich da extrem unterstützen, denen ich auch so weit vertraue, dass ich das machen kann. Und Mit Beschlussfassung dieses Antrages, wenn es denn einer wird, dann möchte ich gerne Aufhebung meines Antrages, also wo ich benannt wurde. Klar, das erübrigt sich ja dann. Gibt es da schon jemand Konkretes, der das machen würde? Ja. Ich habe ja auch, rein finanzordnungstechnisch ist das einfach so, dass ich ja das Ganze gar nicht jetzt zur Diskussion stellen müsste. Wollte ich aber, weil ich einfach auch mal gesagt habe, dass ich das nicht möchte. Ich könnte de facto einfach irgendwen damit beauftragen, zur Bank gehen und jemanden eine Vollmacht erteilen, der dann mit mir damit arbeitet. Wollte ich aber nicht so. Ich wollte einfach die Basis darüber in Kenntnis setzen, dass wir das jetzt so tun und dass es eben Menschen gibt, die mich da unterstützen. Okay, finde ich sehr sinnvoll. Wer ist es denn? Das wird der Schlumpf werden. Okay, also können wir auch festhalten, dass es so sein wird. Also es ist nicht hypothetisch, es wird so sein. Das ist nicht hypothetisch, das ist auch mit ihm so abgesprochen, das wird so sein, ja. Juhu. Gibt es da noch sonstige Wortmeldungen aus dem Vorstand? Ansonsten sich da oben soll es in einem Sprechenraum. Es wurde danach gefragt, nach einem Statement und ich sage da gerne was zu. Ich finde das überhaupt nicht problematisch, gar nicht. Ich finde das sogar auch unabhängig von der Person jetzt, weil letztendlich ist für mich eine solche Überweisung ein operativer Vorgang. Und der ist durch gewisse Reglementierungen schon in sich beschränkt. Und ein Mensch, der sich diesen Beschränkungen dann widersetzen würde, muss nicht nur damit rechnen, dass er irgendwie rausfliegt und dass ihm die Berechtigung zur Überweisung entzogen wird, sondern der Zugriff auf das Konto entzogen wird, sondern vermeintlich auch mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen hat. Also an der Stelle ist ja genauso, ob du das jetzt ein externes Buchungsbüro machen lässt oder noch einen zweiten Piraten da irgendwie mit überweisen lässt, finde ich jetzt an der Stelle relativ wumpe. Ja, also es ist de facto so, unser Prozess ist ja so gut, dass da wirklich auf jede Rechnung mehrere Leute drauf gucken, die das Budget, die die Anträge kennen, die auch das Konto kennen, was da bezahlt wird und das Ganze schon alles im Blick haben, dass das immer schön zueinander passt, was einfach die Arbeit auf viele Schultern verteilt und überhaupt erst so jetzt möglich macht. Jupp, ich finde das auch gut. Also, ja, wenn Carsten auch Zugriff hat, das ist zwar nett, aber hat ja wahrscheinlich nicht so viel Sinn, weil er halt da auch nicht im Team mitarbeitet. Und wenn es jemand aus deinem Team macht, ist das natürlich sinnvoll und kann aktiv helfen. Ich habe keinen Zugriff, das möchte ich betonen. Ich kann nur gucken, nicht anfassen. Genau, das wollte ich an der Stelle auch sagen. Also de facto ist ja so, dass Carsten im Moment wirklich nur schauen kann. Wir hatten gesagt, für den Notfall könnte er halt bei mir eben Karte und TAN-Generator abholen und damit auch überwachen. Tätigen. Da wir den Prozess ja jetzt umgestellt haben, die Zahlung aus Sage heraus machen, ist die Problematik dann für ihn wieder gegeben, dass er die DTA nicht generieren könnte, beziehungsweise dann eine Liste bekommen würde von meinem Team, die das dann täte, und er dann wieder nicht weiß, passt das zu den Finanzanträgen, er also blind diese Dinge freigeben würde, was also überhaupt keinen Sinn macht, dann soll es lieber jemand tun, der die Dinge auch gebucht hat, die Anträge kennt und den Prozess mitverfolgt hat und lebt. Genau, super. Ja, abstimmen müssen wir da ja nicht, weil du darfst den einfach beauftragen. Genau, werde ich dann tun. Ich bin dafür. Ich hätte dafür gestimmt, hätten wir abstimmen müssen. Genau. Gibt's dazu sonst noch was zu sagen? Irgendjemand? Ansonsten mache ich weiter. Keinen Protest, das ist gut. Dann machen wir weiter. Da ist uns ein Ticket in die Kontakt-Queue geflattert. Das Ticket 92324. Keine Erwähnung von Kryptographie auf euren Kontaktseiten. Das habe ich auch mal in die Sitzungskommission verschoben, in die Sitzung geschoben. Das ging ja an alle möglichen Landesverbände, weil da nirgendwo anscheinend Kryptographie groß angeboten wird. Wollte es aber auch nur mal zur Diskussion stellen, ob da irgendwelche Möglichkeiten sind, etc. Möchte dazu jemand was sagen? Keiner. Wer hat denn diesen Antrag gestellt? Ja, wie gesagt, das ging ja an alle möglichen Landesverbände und das hat, Moment, stand, das ist auch über die NRW-Liste gegangen und so weiter. Ach Gott, müsste ich jetzt mal kurz raussuchen. Also ich hatte den Namen bewusst nicht reingeschrieben, weil die Mail auf der NRW-Liste den Namen desjenigen auch nicht enthalten hat. Ja, genau. Aber es ist doch gar kein Antrag gewesen. Es war doch nur so nach dem Motto, ey, ich habe mal geguckt und ihr habt keine Kryptographie da drauf. Genau, genau. Ja, wie gesagt, auf der NRW-Liste war ja auch so, das ist ja auch von der NRW-Liste dann wieder weitergeleitet worden an den Vorstandstracker mit der Bitte, das doch mal anzusprechen oder zu besprechen. Jetzt ist die Frage, ob da möglich wäre, das zum Beispiel über das Kontformular möglich zu machen, das verschlüsselt zu verschicken. Nur um ehrlich zu sein, ich kenne mich mit dem Thema so wenig aus. Gerade mal meine eigenen Mails verschlüsseln, kann also jemand, der mehr Ahnung hat, was zu sagen. Also ist das gewünscht. Geht es jetzt darum, Möglichkeiten zu schaffen, uns verschlüsselt Sachen zukommen zu lassen oder einfach allgemein auch Informationen den Leuten zu geben? Also dann wäre das eine Sache, die wir in die AGÖA geben könnten, dass da Sachen aufbereitet werden, sich eventuell das Team, was sich auch mit den Kryptopartys befasst hat oder so, da was zusammenstellt und wir das auf unsere Homepage packen. Also das frage ich mich jetzt gerade so, was jetzt genau da gemeint ist, weil das ist ja ein langer Text da gerade. Ich bin nicht ganz durch. Ja, ich glaube, meint vor allem, dass halt auch in unseren Kontaktformularen keine Verschlüsselung nicht erstens nicht erwähnt ist und zweitens nicht möglich ist. Genau. Und dass wir dadurch wahrscheinlich dann auch mit gutem Beispiel vorangehen könnten. Ist das denn rein technisch möglich? Weil dann könnte man das ja eventuell sonst mal in die AG Technik geben, dass die da irgendwie was machen, dass die uns verschlüsselt kontaktieren können über das Formular. Ich habe da auch technisch keine Ahnung von. AG Technik hatte doch letzte Sitzung eingereicht, dass wir sie nicht bitte mit neuen Aufgaben betrauen im Moment, oder? Genau, das hat auch Aufgaben. Ja, stimmt. Alex. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall möglich, in den RT PGP einzubinden. Wir haben das auch testweise schon versucht. Allerdings gibt's da halt noch ein paar kleinere technische Hürden, und zwar mit dem Vertrauen. Man muss ja so einem Schlüssel auch vertrauen. Da hapert's, weil das zurzeit halt manuell angepasst werden muss, was natürlich dann gewaltiger Aufwand wäre, wenn man jetzt diese Schlüssel dann einpflegt, verarbeitet. Der Arndt ist da aber schon dran. Sobald uns wieder ein bisschen Luft übrig ist, dann werden wir das auch weitertreiben, das Thema. Und dann werden wir euch natürlich auch informieren, wenn wir soweit sind, dass das Ganze auch lauffähig ist. Ja, sehr cool, danke. Genau, ja, das Thema ja schon mit den PGP-Sachen. Fulleren. Die Webseite erlaubt zurzeit keinen verschlüsselten Zugriff. Das haben wir mal eingebaut, als wir vor der Landtagswahl eine sehr hohe Last hatten. Das könnte man vielleicht bei Gelegenheit mal einfach wieder ausstöpseln. Dann würde das auch für das Kontaktformular wieder gehen. Es erschien uns nur nie sinnvoll, auf eine reine Informationsseite wie unsere Homepage einen verschlüsselten Zugriff zu machen, weil ja das alles sowieso öffentlich ist. Außer dem Kontaktformular vielleicht. Jupp, super. Genau, dann müssen wir mal schauen, was möglich ist, aber ich, klar, als Datenschutzpartei und Datenschutzskandal ist das definitiv ein Projekt. Aber wie gesagt, die AG-Technik ist im Moment ausgelastet. Die kann übrigens Hilfe gebrauchen, falls ihr also Menschen sind, die sich mit Technik auskennen, macht doch mal bei der AG-Technik mit. Aber gut und sinnvoll ist es definitiv. Schön, dann machen wir weiter. Momentchen. Mailinglisten suchen ein Zuhause. Das kam von wem? Ja, von mir. Von dir. Ich habe ein paar kleine Mailinglisten, die einsam und verloren sind. Dabei, ja. Es geht ums Bergische Land, Solingen, Remscheid, alle beim Bund. Wobei die Frage ist, ob Bergisches Land überhaupt noch benutzt wird. Falls es jemand weiß. Keiner, der hier schreit. Doch, Menschen, hallo. Ja, das Problem ist, dass die Wuppertaler Liste und die Bergische Landliste, dass die administrativen Rechte jemand hat, der sagt, er wäre aus der Partei ausgetreten, der zumindest nicht mehr aktiv ist. Wieder Stopp, die administrativen Rechte hat keiner, die Wuppertaler ist schon weitergegeben und die administrativen Rechte habe ich jetzt von den Listen. Und wir brauchen neuen Admin dafür. Es ist weitergegeben worden, wann denn? Bitte. 4 Tagen. Ah, okay, gut. Gut, dann habe ich es nicht mitbekommen. Ja, und wurde halt nicht mehr genutzt, weil die halt auch so eingestellt war, dass man, offiziell wurden nicht mehr genutzt. Aber es heißt nicht, dass sie nicht mehr genutzt werden wird. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Also, wie auch immer, wer Lust hat, dass er Lust hat, ich brauche Admins für die Liste. Für die Listen. Jo, wer also Listen administrieren möchte, sollte sich dann beim Daniel, an den Daniel wenden. Vika, möchtest du noch was sagen? Ja. Ja, wir haben am 24.11. KMV und da kann man das einmal ansprechen, dass sich jemand findet, wenn bis dahin sich noch keiner gefunden hat, weil wir dann auch neue Piraten, Büropiraten wählen werden und das bietet sich ja dann an. Super, mach das. Und am besten soll derjenige sich dann melden, falls wir nicht vorher jemanden gefunden haben. Dankeschön. Ich hätte noch eine Frage. Sind die anderen Sachen auch passiert, wo ich dich drauf angesprochen habe, Maya, auf dem LPT? Ja, bei einigen sind wir dran, bei anderen noch nicht. Kann ich dir noch mal eine Mail zuschicken? Klasse, danke. Super. Genau, dann wären wir schon fast, weil auf der sonstigen Liste steht noch nichts mehr. Sind da noch Dinge? MacGyver. Ja, ich habe mich auf dem Landesparteitag ja so mit Satzungsänderungsanträgen gequält. Deshalb wollte ich mal fragen, wann ihr denkt, die auch in der Satzung einzupflegen? Freitag. Das war eine kurze und knappe Antwort. Dankeschön. Sind noch Dinge für das Sonstige? Ansonsten ja, zwei Worte zu sagen. Taki und ich haben uns halt mal ein bisschen besprochen und es mal versucht aufzuteilen. Nur, wie das halt so ist, hätte man auch ganz gerne in einem Rutsch gemacht und ich werde zumindest den Satzungsteil wollte ich halt jetzt in den 3 freien Tagen definitiv mal glatt ziehen. Ja, super. Herzlichen Danke. Gibt's dazu noch Fragen? Oder gibt's sonstige Themen? Keine. Ja, Mensch. Genau, brauchen wir ein Ö. Also wir treffen uns ja, das ist ja kein Geheimnis, der Vorstand trifft sich nämlich Samstag zu einem Real-Life-Treffen, da können wir natürlich auch Dinge besprechen. Ansonsten brauchen wir ein NÖ-Teil. Ist da was Dringendes? Ganz kurz hätte ich einen. Dann musst du einen, oder müssen wir einen Antrag formulieren. Haben wir dafür keinen Dummy mit dabei? Könnten wir mal machen, ne? Also die Claudia ist schon dabei. Zauberhaft. Die ist so gut, die Claudia. Begründung, Daniel? Stimmt. Ja, die Besprechung von personenbezogenen Daten. Bezüglich PHVs nehme ich an. Ja, das wollte ich schon wieder vermeiden. Ja, es geht um einen Puff. Juhu. Ihr könnt, ihr braucht nicht auf mich warten. Jo, hör mal, wir warten immer auf dich. Also, weil wir so nett sind, nicht weil du so langsam bist, weil du bist total schnell. Ja, okay. Okay, wir stimmen ab. Jetzt hör hier auf, wieder dazu zu sprechen. Entschuldigung. Carsten. Dafür. Daniel. Dafür. Ich bin auch dafür. Paki ist, glaube ich, immer noch AFK. Der hatte gerade Babyalarm. Sasa. Dafür. Steffi. Ich bin eigentlich total dagegen, aber naja, ich bin trotzdem dafür. Okay. Ja, andere sonstige Dinge haben wir nicht. Dann legen wir doch einen nächsten Termin fest. Ich würde sagen, in 2 Wochen. Dass da wäre welcher Termin? Also nicht in 2 Wochen, sondern in 2 Wochen wieder Donnerstag, hoffentlich. Nee, da kann ich doch nicht. Ja, ich eigentlich auch nicht, aber der Rest... Das ist Geburtstag, ne? Boah, Carsten. Wir liegen also, die Steffi hat am 14. November Geburtstag. Ja. Soll ich das im Protokoll aufnehmen? Jipp. Schreib's doch über die Info noch, so als Headline. Ja, genau. Ist denn der Rest dafür, das am 14. zu machen und die und die Steffi dann zu entschuldigen? Oder wollen wir einfach die Sitzung zu Steffi an den Kuchentisch verlegen oder so? Nee, ist schon okay. Okay, dann machen wir die nächste Sitzung am 14.11. um 20.30 Uhr. Genau. Dann Solzgen sitzt, ist er noch. Die Solzgen ist wieder im Sprecherraum, ja. Ja, Mensch, sowas, ne? Ich hier. Ja. Aber ansonsten bist du sowas. Oh. Ja, ich bin jetzt die Frage, wann so mit diesem, ob Jens hatte immer gefragt, ob Mensch noch was für Sonstiges so hätte. Das habe ich gerade gefragt. Ach so, ja, siehst du, Mensch, da habe ich gepennt. Darf ich trotzdem noch oder nicht? Nö. Nein. Ich wäre heute großzügig. Wir sind doch so früh. 5 Minuten. Ja, komm, genau. Oh, und jetzt hat gerade Steffi mir das zustanden. Ja, natürlich, frage ich nochmal. Wie sieht das aus mit dem Rechenschaftsbericht? Und ich frage das vor allem deshalb, weil ich halt 14.11. ist ja so ein bisschen hin. Und gibt es irgendwie nochmal die Möglichkeit oder räumt ihr da die Möglichkeit ein, da nochmal Fragen zu stellen oder zu diskutieren? Oder ist das Bestandteil dann der nächsten Vorstandssitzung oder der nächsten Chatsi-Sprechstunde, die, glaube ich, auch noch ein bisschen ferner ab war? Wie ist, also einfach besteht die Möglichkeit, da nochmal irgendwie Fragen zu stellen? So, deine 5 Minuten sind gerade abgelaufen. Nein, Scherz. kleiner Statusrechenschaftsbericht habe ich ja eben schon mal erwähnt. Ich bin in den letzten Zügen und Fragen stellen optimalerweise zur nächsten Sprechstunde am 13.11. Ist ja auch relativ zeitnah, so kurz vor der Vorstandssitzung und zufällig nicht an meinem Geburtstag. Wäre ein guter Termin, würde ich sagen. Gut, dazu noch die Frage, wollen wir dann nächste Woche wieder eine LAFO-Sprechstunde machen? Letzten Donnerstag war die leider nicht so richtig besucht. Auf gut Deutsch ist da keiner da. Ja, außer dem Vorstand. Anbieten sollte man es trotzdem vielleicht, oder? Ja. Vielleicht noch ein bisschen mehr bewerben, so auch auf Twitter und auf der Info nochmal darauf hinweisen. Sprechstunde, bitte Fragen stellen. Wollen wir das dann Donnerstag um 8:30 auch machen, also nächste Woche? Wer möchte denn diesmal da sein? Ich könnte mir vorstellen, dabei zu sein. Jo, ich könnte eventuell auch. Dann müssen wir noch Menschen zwangsverpflichten. Wer möchte noch? Ja, diesmal frage ich das. Ja, vielleicht mag der Carsten nochmal kommen. Der war zwar beim letzten Mal auch da, aber die Basis war ja nicht da. nee, so kann ich aber nicht. Ich habe keinen Geburtstag. Ich wollte auch eigentlich nur erwähnen, dass du da warst. Das ist auch sehr lieb von dir. Ich war tatsächlich da, ja. Und saß dann in deiner Sprechstunde rum. Das war ein Arbeitstreffen. Oder das. Also Carsten da, Steffi war und ich war auch so, hab da auch irgendwie rumgehangen, aber es war leider keine Basis da. Also du hast dich im NÖ-Teil versteckt. Ja, das stimmt. Entschuldigung. Aber es war auch so keiner da. Naja, das macht... Aber ja, wie gesagt, wir machen dann nächste Woche Donnerstag, das ist dann ergo der 7., eine LAFO-Sprechstunde mit LAFO und ihr seid alle, liebe Zuhörer, eingeladen, da hinzukommen und mit uns zu diskutieren und zu plaudern. Wer genau. Von euch ist nochmal da? Ich. Ich wahrscheinlich. Die Sasa wollte kommen und der Daniel. Genau. Dann würde ich sagen... Schließe ich jetzt nicht die Sitzung, sondern beende nur den öffentlichen Teil und wir gehen dann in den nicht öffentlichen Teil. Genau. Und kommen dann später nochmal runter, um die Sitzung zu schließen. Gell. So tun wir das. Dann bis später. Zieht dann bitte mit Zuhören. Hoch. Und ich sag schon mal Tschüss, weil ich gleich noch einen Termin hab. Jo, einen wunderschönen Abend. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.